auch die in den Satzungen betonte Zurückhaltung, ja Ablehnung der Nonnenseelsorge ist Schwindel. Es gibt keinen Orden, der umfassenderen und systematischeren Einfluss auf Nonnen ausübt, der in engeren Beziehungen zu ihnen steht als der Jesuitenorden. Selbst diejenigen Nonnen, die naturgemäß sich für Seelenleitung an die ihnen namens- und geistesverwandten männlichen Orden wenden sollten, wie die verschiedenen Ordensgenossenschaften der Franziskanerinnen, beziehen Askese und Frömmigkeit vom Jesuitenorden. Nur die Dominikanerinnen machen eine Ausnahme. Die alte Abneigung zwischen den Söhnen des heiligen Dominikus und den Söhnen des heiligen Ignatius ist denn doch zu stark. Sonst aber ist der Jesuit ständiger Gast in Nonnenklöstern. Unendlich ist die Zahl der Exerzitien, die er dort gibt, von Beichten, die er dort hört. Ich selbst habe in der kurzen Zeit meiner Ordenstätigkeit sehr viel in Nonnenklöstern Englands, Hollands, Deutschlands tätig sein müssen. Die Wirksamkeit ist eine sehr gesuchte, die guten Nonnen sorgen ausgezeichnet für den Pater und erweisen sich in reichlich klingender Münze erkenntlich für die unentgeltlich geleisteten frommen Dienste. Heftige Ausbrüche von Eifersucht wegen vermeintlichen oder wirklichen fremden Einbruches in die Nonnengehege sind unter Jesuiten, welche die Nonnenseelsorge satzungsgemäß ablehnen, nicht selten. Ein tragikomisches Vorkommnis aus meiner eigenen Praxis. Als ich im Sommer 1892 Studien auf der Königlichen Bibliothek in Berlin machte, sie drückten das Siegel auf meinen Entschluss, katholische Kirche und Jesuitenorden zu verlassen, weilte zu gleicher Zeit mit mir der bekannte Jesuit Tilman Pesch, der Gottlieb der berüchtigten Hamburger Briefe, dort. Ich wohnte bei den Grauen Schwestern in der Niederwallstraße, er, ich weiß nicht mehr wo. Eines Mittags, als ich just beim Essen saß, stürmt Pesch in mein Zimmer und überhäuft mich mit bösen Worten, weil ich den Ursulinerinnen in der Lindenstraße Exerzitien geben wolle, während er das doch beabsichtige. Da ich gänzlich unschuldig war, schrieb ich meinem damaligen Oberen, dem Jesuiten Frink, in Exaten und beschwerte mich scharf über die törichte Eifersuchtsszene. Die Antwort des Rektors suchte Pesch mit Charaktereigentümlichkeiten zu entschuldigen. Folgender Zug zeigt, wie wohl es dem nonnenfeindlichen Jesuiten bei Nonnen ist. Der Jesuit Meschler reiste mit einigen französischen Jesuiten nach Beendigung der Generalkongregation im Jahre 1883 von Rom aus wieder über die Alpen. In einer oberitalienischen Stadt, ich meine, es wäre Mailand oder Turin gewesen, wurde übernachtet. Aber nicht, wie die Regel vorschreibt, nächtigten die französischen Jesuiten bei ihren eigenen Ordensgenossen, sondern, wie Meschler mir erzählte, im schönen Kloster der Dame de Sacré-Cœur. Dort war es eben behaglicher. Nach all diesen Tatsachen kann es nur als echt jesuitisch bezeichnet werden, dass Ignatius von Loyola sich an Paul III. Wandte, um für sich und seinen Orden von der Seelsorge für Frauen und Nonnen befreit zu werden. Ginelli, Gesellschaft Jesu, Leben des heiligen Ignatius von Loyola, Innsbruck 1848, Seite 262. Und dass die Jesuiten auf diesen Schein in der Doppeldeutung des Wortes pochen. Nicht für Frauen und Nonnen, sondern nur für Männer sind wir da. Es wäre ehrlich, wenn sie hinzusetzten, aber Frauen und Nonnen sind für uns da. Politik und Fürstenbeichtväter. Kein Vorwurf ist ständiger gegen den Jesuitenorden erhoben worden und kaum eine andere Anschuldigung hat der Orden selbst mit größerer sittlicher Entrüstung zurückgewiesen, als die Anklage, er sei entgegen seinen Satzungen, entgegen seiner mit Emphase hervorgehobenen überirdischen, ausschließlich auf das Seelenheil abzielenden Bestimmung politisch tätig. Mit der Miene unbefangenster Aufrichtigkeit erklärt noch im Jahre 1847 der Ordensgeneral Johann Nothan in einem Schreiben an den Courrier Français zu Paris: Politik ist der Gesellschaft Jesu völlig fremd. Sie hat sich nie einer Partei angeschlossen, möge diese heißen, wie sie wolle. Der Zweck und der Beruf des Ordens ist größer und erhabener als alle Parteien. Die Verleumdung mag sich darin gefallen, unwahre Behauptungen zu verbreiten und die Jesuiten der Teilnahme an politischen Intrigen zu beschuldigen. Ich warte noch immer auf den Augenblick, wo man mir zeigen wird, dass auch nur eines der mir untergebenen Ordensglieder in dieser Beziehung von den sehr bestimmten Vorschriften des Ordens abgewichen ist. Bei Ebner, Gesellschaft Jesu, Beleuchtung der Schrift des Dr. Johannes Kelle, die Jesuitengymnasien in Österreich, Linz 1874, Seite 536. Und in der Tat, wer harmlosen Gemütes die Satzungen durchliest, ist geneigt, den treuherzig einfach klingenden Worten Nothahns zu glauben. Da steht nämlich mit aller nur wünschenswerter Deutlichkeit, wie unsere Gesellschaft, die vom Herrn ins Leben gerufen worden ist zur Ausbreitung des Glaubens und zum Heilen der Seelen, unter der Fahne des Kreuzes ihren Endzweck zum Nutzen der Kirche und zur Erbauung des Nächsten mit den ihr und ihrer Verfassung eigentümlichen geistlichen Dienstleistungen und geistlichen Waffen erreichen kann, so würden sie diese Güter schädigen und sich selbst den größten Gefahren aussetzen, wenn sie weltliche Sachen in die Hand nähme und politische und Staatsgeschäfte betriebe.